Kundgabe 6333. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.08.1955. Jesus Christus bedeutet alles. Keiner wird ohne Jesus Christus selig. Und doch lehnen zahllose Menschen ihn ab, weil sie nichts wissen über die Bedeutung seines Erlösungswerkes. Denn auch die Menschen, die ihn nur mit dem Munde bekennen, müssen zu diesen gezählt werden. Denn die rechte Erkenntnis über das Liebe- und Erbarmungswerk des göttlichen Erlösers würde die Menschen auch in seiner Nachfolge leben lassen, die zur Seligkeit führt. Und ob auch in der ganzen Welt gepredigt wird, ob sein Name immer wieder den Menschen vorgehalten wird, als einziger Rettungsanker, nur ein ganz kleiner Teil weiß, was der Mensch Jesus getan hat für seine Mitmenschen und warum er es tat. Sehr wenigen Menschen auf der Erde ist Jesus zum Retter aus Sünde und Tod geworden. Die erweckten Geistes wissen um die Bedeutung des Erlösungswerkes und die darum auch die große Not auf Erden erkennen. Die wissen, wie fern die Menschheit dem einen steht, der allein ihnen ein Leben in Seligkeit schenken kann. Jesus Christus wird in der ganzen Welt gepredigt. Viele Menschen werden angesprochen von ihm selbst, der durch den Mund der erweckten Prediger zu ihnen redet. Wenige aber lassen sich von seinen Worten gefangen nehmen, sodass sie nun nicht mehr von ihm gehen und ihr Leben ebenfalls der Verkündigung des Namens Jesu weihen. Die meisten aber vergessen ebenso schnell, wie sie sich begeistern. Ein Strohfeuer, das hell auflodert und sich sehr schnell wieder verzehrt. Denn Jesus Christus wird nicht lebendig in ihnen. Er findet den Eingang nicht in ihr Herz, weil sie nicht in der Liebe leben. Die Liebe allein macht den Glauben an ihn lebendig. Ohne Liebe aber ist das Wissen um Jesus Christus und sein Erlösungswerk nicht mehr als weltliches Wissen ohne Auswirkung auf die Ewigkeit. Darum werden immer nur wenige so angesprochen sich fühlen, dass sie nun wirkliche Nachfolger Jesu werden, dass sie Erlösung finden von Sünde und Tod, wenngleich der göttliche Erlöser keinen auslässt, um ihn unter sein Kreuz zu locken. Er spricht unzählige Menschen an und wird sie immer wieder ansprechen und sie ermahnen zur Arbeit an der Seele. Er wird immer und immer wieder seine Liebelehre verkünden. Doch lebendig in ihren Herzen kann er nur werden, wenn sie seine Liebelehre annehmen und befolgen. Dann erst verstehen sie sein Liebewerk und wissen, welche Not auf Erden herrscht. Denn der Tod ist jedem Einzelnen beschieden. Ein Tod ohne Jesus Christus aber bedeutet ein entsetzliches Los im Jenseits. Ein Los, aus dem es wieder nur durch den göttlichen Erlöser eine Rettung gibt. Ansonsten die Seele ewig in Finsternis, in Unseligkeit vegetieren muss. Jesus Christus bedeutet alles, der Menschheit aber überaus wenig. Denn sie nimmt nicht viel sein Gnadenwerk in Anspruch, weil sie ihn nicht erkennt. Und sie kann ihn nicht erkennen, weil sie dazu nicht tauglich ist, solange die Liebe fehlt. Und diese ist erkaltet unter den Menschen. Und darum muss unausgesetzt die Liebe gepredigt werden. Es muss dessen Erwähnung getan werden, der selbst voller Liebe war und sich für die Mitmenschen hingeopfert hat. Und so nun der Mensch sich bemüht, die Liebegebote zu erfüllen, wird es auch in ihm Licht werden, weshalb Jesus für die Menschen gestorben ist. Und er wird selbst zum Kreuz seine Zuflucht nehmen und den anrufen, der allein ihm Erlösung bringen kann aus Sünde und Tod. Amen.